Sie findet mir keine Zeit für das Erleben, was es so gibt. Und als sie daheim vorbei und mir denkt schon nichts dabei, macht's was hier und da, rennt der Zeit hin und an, schafft sich das und jenes an, für Freude am Leben zu haben. Sie kommt ein Moment, wo man sich nimmer kennt, wie ein Fieber schleicht sie an, Zweifel nackt an einem dran, und man windet sich den Drüss, ohne Wunder, die bleiben uns. Seid ihr tschüss, die Traurigkeit, begrüßt die Freude mit Fröhlichkeit. Verscheich ein Lachen und strahlt es aus, ein neues Bewusstsein wacht auf. Es brennt sich tief in die Herzen ein, lebenswert und völlig frei. So findet man die Zeit, das Bewusstsein steigt mit jedem Schritt. Und man kann einfach sein, fühlt sich glücklich dabei. Ziehe und jetzt nimmt man den an, und die Zeit bleibt einfach stehen. Er schafft sich so eine neue Welt, vermisst nichts, weil nichts mehr fehlt. Und man grüßt den Moment, weil man die Liebe drin kennt. Wie es feiert, jetzt nicht an, und man wärmt sich dran. Und das Gefühl von Verbundenheit verbreitet dann bewusst die Freude. Der Abschied tut euch nicht mehr weh, weil man sich wieder wird sehen. Verscheich ein Lachen und strahlt es aus, ein neues Bewusstsein wacht ein. Es brennt sich tief in die Herzen ein, lebenswert und völlig frei. Strahlt es aus, ein neues Bewusstsein wacht ein. Es brennt sich tief in die Herzen ein, lebenswert.